Funkkolleg Musikgeschichte. 25. Kollegstunde, wieder das bürgerliche Konzertwesen. Autor Dr. Stephen Hinton. Im November 1928 wurde der 100. Todestag Franz Schuberts gefeiert. Nicht zuletzt in der Presse. Unter den prominenten Musikern, die schriftlich dazu Stellung nahmen, war der Schönberg-Schüler Alban Berg, der für die Vossische Zeitung eine kurze Glosse verfasste. Dem 43-jährigen Komponisten ging es darum, den Wiener Meister Schubert gegen eine falsche Popularität in Schutz zu nehmen. Außerdem lässt Berg durch den polemisch-ironischen Ton seines Artikels und seine kulturkritische Absicht den Einfluss von Karl Kraus, seinem literarischen Vorbild, deutlich verspüren. Wie grundverschieden von der landläufigen meine Stellungnahme zur Musik Schuberts ist, ersehe ich allein schon daraus, dass es mir jedes Mal einen Riss gibt, wenn sein Name in einem Atem mit dem von Johann Strauss genannt wird. Eine Nebeneinanderstellung, der man vor allem in Wien, aber auch überall dort begegnet, wo man diese Musikstadt für eine Filiale des Himmels hält, der bekanntlich voller Geigen hängt, für die Schubert und Johann Strauss ihre unsterblichen Melodien geschrieben haben. Muss man es tatsächlich erst sagen, dass es eine Sünde wider den Heiligen Geist ist, nicht ermessen zu können, wie unendlich weit die Musik des einen, der in der nächsten Nähe Beethovens starb, von der des anderen entfernt ist, der selbst in den begnadetsten Momenten seines Lebens nie ganz von den Menschen loskam? Ob nun das populäre Missverständnis eine Sünde gegen den Heiligen Geist sei, mag den Theologen überlassen bleiben. Dem Zeitgeist aber fügte sich das verbreitete, von Berg beklagte Schubert-Bild ohne weiteres ein, wie Berg in seine folgenden Bemerkung selbst feststellt. Aber vielleicht darf eine solche Distanzlosigkeit des Kunsturteils nicht Wunder nehmen in einer Zeit, in der selbst unser einer nicht weiß, ob man sich für eine Drei-Groschen-Oper oder eine 10.000-Dollar-Symphonie entscheiden soll. Die Situation, die Berg schildert, ist zwiespältig. Zwar spricht er herablassend von einer Distanzlosigkeit des Kunsturteils, aber er gibt zu, dass sie durch eine Unentschiedenheit im eigenen Lager zu entschuldigen ist. Selbst unser einer, das heißt, selbst der Komponist ernster Musik, war damals unsicher geworden. Er wusste nicht mehr genau, wofür er sich in der Kunst entscheiden solle. Oder genauer, einige wussten es doch, aber eben anders als früher, und trugen somit zu einer Umwertung der ästhetischen Werte, zu einem Traditionsbruch bei. Dergestalt, dass die Distanzlosigkeit des Kunsturteils, die Berg rügt, nicht immer verworfen, sondern im Gegenteil, von einigen sogar gefördert und als Vorzug betrachtet wurde. Einer der Andersdenkenden war Kurt Weill, der Komponist der besagten Dreigroschenoper. Dieses Werk war es, das seit dem 31. August, 2 Monate bevor Berg seine Glosse veröffentlichte, einen spektakulären Erfolg, ja, den spektakulärsten Theatererfolg der Weimarer Jahre erfuhr. Neben der finanziellen hat natürlich jeder Erfolg auch eine kulturelle Bedeutung. War der Erfolg der Drei-Groschen-Oper finanziell gesehen einmalig, man redete damals von einem Drei-Groschen-Fieber, das ganz Deutschland, später auch das Ausland ansteckte, so war er aus kultureller Sicht durchaus symptomatisch. Kein Wunder also, dass Weills Stellungnahme zu den Schubert-Feiern sich anders ausnimmt als Bergs. Damals Korrespondent für die Wochenzeitschrift der Deutsche Rundfunk, schrieb Weill seine eigene Glosse zum 100. Todestag, die sich ähnlich wie bei Berg, aber in entgegengesetzter Richtung als eine Art Selbstbekenntnis lesen lässt. In beiden Fällen erfüllt Schubert eine Vorbildfunktion, nur aus ganz verschiedenen Motiven. In beiden Fällen verrät das, was der Komponist über seinen Vorgänger sagt, etwas von der eigenen Musikanschauung. Während Berg darauf aus ist, Schubert von dem populären Missverständnis loszulösen, möchte Weill gerade das volkstümliche Moment in der Schubert-Rezeption hervorheben. Das eigene ästhetische Interesse ist wohl nicht zu verkennen, schreibt doch Weill, ähnlich wie Berg, im Grunde nicht weniger über sich selbst als über den Komponisten, den es zu feiern galt. Hier sei nur noch gesagt, dass Schubert zu den ganz wenigen künstlerischen Erscheinungen zählt, die den unmittelbaren Anschluss an das große Publikum gefunden haben, trotzdem sie in ihrer Kunst das Höchste geleistet haben, was einem Menschen erreichbar ist. Die Vereinigung von wirklicher Volkstümlichkeit mit höchster künstlerischer Vollendung ist selten in dem Maße erreicht worden wie bei Schubert. Seine Melodien sind von einer vornehmen, fast philosophischen Haltung, aber sie haben Eingang gefunden in das Herz des Volkes, weil sie eben doch aus volkstümlichen Empfinden hervorgegangen sind. Vielleicht ist das das Höchste, was ein Künstler erreichen kann. Dieses Höchste hat Weil selbst mit seiner Drei-Groschen-Oper, das heißt mit dem Eingang seiner Melodien in das Herz des Volkes, tatsächlich erreicht. Und zwar, indem er stets danach strebte, das Volkstümliche mit höchster künstlerischer Vollendung zu vereinen. Hören wir als Beispiel aus der Drei-Groschen-Oper die Zuhälterballade, in welcher der Antiheld, MacHeath, und seine ehemalige Geliebte aus dem Bordell, Jenny, einen für das ganze Werk durchaus repräsentativen und zum Riesenerfolg zweifellos beitragenden Ton anschlagen. Eine pikante Mischung aus leicht aggressivem Zynismus und schwelgerischer Nostalgie. Eine Art Liebesduett, nur etwas abgestanden, zwischen einem Zuhälter und seiner Primadonna. In einer Zeit, die nun vergangen ist, leben wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Das auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir es ein gutes halbes Jahr in dem Bordell. In jener Zeit, die nun vergangen ist, war er mein Freund und ich ein junges Ding. Und wenn kein Geld da war, einen Ring, ein Ring ganz gut, doch ohne geht es auch. Da wurde ich aber tückisch, Jana weißte, da fragte ich ihn manchmal direkt, was er sich erdreiste. Da hat er mir aber eins ins Zahnfleisch gelangt, da bin ich manchmal direkt drauf erkrankt. Das war so schön in diesem halben Jahr, in dem Bordell, wo unser Haushalt war. In jener Zeit, ganz so trüb wie jetzt war. Wenn man auch nur bei Tag zusammen lag, da sie ja wie gesagt nachts meist besetzt war. Nachts ist es üblich, doch geht's auch bei Tag. War ich dann auch einmal hops von dir? Da machten wir's dann so, ich lag dann unter ihr. Weil er das Kind nicht schon im Leib erdrücken wollte. Das aber dann doch in die Binsen gehen sollte. Oh, und dann war aus, doch bald das halbe Jahr. In dem Bordell, wo unser Haushalt war, was macht den schon erwähnten Ton, die zynisch gefärbte Nostalgie aus? Ein ganz wesentliches Moment ist das Verhältnis von Melodie und Begleitung, die krass auseinanderklaffen. Die Begleitung besteht zum großen Teil aus einem schmissig modernen Tango-Rhythmus, während die operettenhafte Melodie sich eher lyrisch, wenn auch etwas klischeehaft, gebärdet. Beide Elemente aber besitzen den vom Komponisten erwünschten volkstümlichen Charakter. Erwünscht war von Weil außerdem eine hörbare Diskrepanz oder Dialektik nicht nur zwischen Begleitung und Musik, sondern auch zwischen Musik und Text. Als sein Verlag aus Sittlichkeitsgründen die Musik ohne Text veröffentlichen wollte, protestierte Weil. Was die Zuhälterballade anbetrifft, so möchte ich doch dafür plädieren, den Text beider Strophen stehen zu lassen. Der Reiz des Stückes besteht eben darin, dass ein etwas saftiger Text, der übrigens nicht so anstößig ist wie viele Operettentexte, in zarter, angenehmer Weise komponiert ist. Bei aller Kunstfertigkeit beabsichtigte Weil offensichtlich einen Schockeffekt, der aber nicht bloß vom saftigen Text ausgeht. Der Sinn der Komposition liegt nach Weil vielmehr in einem absichtlich schiefen, nach traditionellen Kriterien unpassenden Wort-Ton-Verhältnis. In der Sprengung oder, wie Weils Mitarbeiter Brecht sagen würde, in der Verfremdung einer Konvention. Was hier verfremdet wird, ist ein zusammenhängendes Doppeltes. Einerseits Form, das heißt die Oper oder vielmehr die Operette, und andererseits Inhalt, das heißt der Hauptgegenstand der Gattung, die idealisierte romantische Liebe. Weils Verhältnis zur Gattungstradition ist demnach durch eine Gebrochenheit gekennzeichnet, die sich hier als Ironie niederschlägt. Seine Kunst enthält zugleich Kritik an der Kunst, jedenfalls an der herkömmlichen. Das gibt schon der Titel Drei-Groschen-Oper zu erkennen, der ein Widerspruch in sich und eine Herausforderung ist. Nicht nur, dass die Autoren auf die Kostspieligkeit des traditionellen Kunstapparats, auf die von Berg eingangs beschworene Welt der 10.000-Dollar-Symphonien anspielen und dadurch auf die Exklusivität dieser Sphäre als Sache der wohlhabenden Schichten aufmerksam machen. Das Werk selbst, wie der von Brecht und Weil ursprünglich geplante Titel Die Ludenoper ankündigt, bringt auch eine inhaltliche Kritik ins Spiel, ähnlich wie die Vorlage für diese Bearbeitung, John Gays Bettleroper. Durch einen krassen Widerspruch, Armut und Bettlersphäre einerseits, Oper andererseits, provozieren die Autoren die Frage, wem gehört eigentlich die Oper? Und meinen zweierlei zugleich. Das Publikum der Gattung sowie auf der anderen Seite die gesellschaftliche Stellung derer, die durch die Kunst abgebildet oder repräsentiert werden. Man hat also mit der Repräsentationsfunktion der Kunst im doppelten Sinne zu tun. Erstens, wer wird repräsentiert? Und zweitens, wer fühlt sich repräsentiert? Hierin, in der Frage nach der Teilhabe an der Kunst, ist ein Leitmotiv in den künstlerischen Auseinandersetzungen der 20er Jahre zu erkennen. Man würde daher das Dilemma, zwischen einer Drei-Groschen-Oper und einer 10.000-Dollar-Symphonie wählen zu müssen, ohne sich entscheiden zu können, gründlich verkennen, würde man darin eine pure Gattungs- oder Formfrage sehen. Von finanziellen Erwägungen, die eher für die Drei-Groschen-Oper sprechen, einmal abgesehen. Es geht vielmehr um die gesellschaftliche Funktion der Kunst. Wem wird mit ihr gedient? Wem nutzt der Musikbetrieb? Wer bildet den Abnehmerkreis? Diese Fragen werden in den 20er Jahren brennend. Sie sind nicht nur Gegenstand von kunstpolitischen Diskussionen, sondern werden durch die Werke selbst aufgeworfen, manchmal sogar beantwortet. In der Drei-Groschen-Oper gehen die Autoren eher fragend als antwortend ans Werk. Durch Ironie wird alles in der Schwebe gehalten. Marquis zum Beispiel ist Held und Schuft zugleich. Die Musik, wie gezeigt, ebenfalls doppeldeutig. Nicht weniger sentimental und romantisch als klagend und sachlich. Der Philosoph Ernst Bloch, der der ersten Aufführung beiwohnte, wunderte sich in einem Brief an seinen Freund und Kollegen Theodor Wiesengrund Adorno über die Haltung des Publikums. Eines Publikums, das anscheinend auch Operettenliebhaber enthielt. Da Bloch auf Franz Lehars Operette Friederike, die im selben Jahr wie die Drei-Groschen-Oper uraufgeführt wurde, anspielt. Eigentümlich wie die Heiterkeit das Eklatante verdeckt. Niemand zischt, jeden Abend ist das Haus ausverkauft und auch die Friederikenbesucher sind zufrieden. So eigentümlich war die Reaktion des Publikums vielleicht dann doch nicht. Schließlich fühlte es sich, trotz mancher Provokation, eben nicht direkt ins Gesicht gespuckt. Die Zielscheibe der Kritik, wenn es eine gab, sah man offenbar ebenso wenig wie die Zähne des Haifisches und das Messer Meckis. In diesem Bezug ist oft von einem Missverständnis die Rede gewesen. Ähnlich wie Bloch stimmte der Erfolg der Drei-Groschen-Oper Adorno eher bedenklich. Ihm ging es in seinem 1929 verfassten Aufsatz zur Musik der Drei-Groschen-Oper um eben die künstlerische Vollendung und die Volkstümlichkeit, deren Verknüpfung Weil für das Höchste hielt, was ein Künstler je erreichen könne und die er durch seine Drei-Groschen-Oper selbst erreicht zu haben schien. Man meint, auf den platten Speisetisch der Gesellschaft sei mit sicherem Stoß das Kolumbusei einer Kunst gestellt, die in sich selber stimme oder, wie man das so nennt, die Niveau habe und die zugleich von der Gesellschaft zu verzehren wäre. Wer soziologisch der schönen Übereinstimmung misstraut, sieht sich zunächst von der Tatsache des Erfolges eben widerlegt, eines Erfolges, den die Harmlosen tragen und die fortgeschrittensten Intellektuellen legitimieren. Man ist also gehalten, seinen Erfolg als Missverständnis zu enthüllen. Was Adorno darunter verstand, führte er, zusammenfassend, in einer 3 Jahre später veröffentlichten Abhandlung zur gesellschaftlichen Lage der Musik aus. Dort spricht er von einem Publikumsmissverständnis, das, um seine Worte zu benutzen, die Songs der Drei-Groschen-Oper, die doch sich selbst und dem Publikum Feind sind, friedlich als Schlager konsumierte. Was wurde vom Publikum jedoch missverstanden? Die Musik oder die Publikumsfeindlichkeit des Songs? Adorno meint offenbar beides und suggeriert damit eine Beziehung dazwischen. Das heißt, zwischen dem Kunstcharakter des Songs, die er nicht als Schlager verstanden wissen will, einerseits und deren kritischem Inhalt andererseits. Demnach wäre zu folgern, dass Kunst, Adornos Meinung nach, publikumsfeindlich sei. Und damit wäre Adornos Position durchaus mit der Bergs vergleichbar, der, wie eingangs erörtert wurde, einen anderen Komponisten, nämlich Schubert, gegen seine angeblich in einem Missverständnis begründete Popularität in Schutz zu nehmen versuchte. In beiden Fällen, sowohl bei Berg wie auch bei seinem Kompositionsschüler Adorno, wäre jedoch zu fragen, wie der Nachweis für ein solches Missverständnis zu führen sei. Adorno konstatiert schlicht, dass er der schönen Übereinstimmung zwischen Kunst und Gesellschaft misstraue, vermag aber nicht oder vermeidet es jedenfalls, einen genaueren Beweis für jene Nicht-Übereinstimmung zu liefern. Genauso wenig, wie er eine Begründung für seine Unterscheidung zwischen den sogenannten Harmlosen auf der einen Seite und den, wie er sagt, fortgeschrittensten Intellektuellen auf der anderen vorbringt. Sein Ausgangspunkt bleibt also einstweilen eine Hypothese, die des konkreten Beweises bedarf. Die Hypothese in jedem Einzelfall zu überprüfen, wäre jedoch ein musiksoziologisches Unterfangen, das aus rein praktischen Erwägungen vor enorme Schwierigkeiten gestellt wäre. Allerdings könnte man in diesem Einzelfall, würde man nicht von der Gesellschaft auf das Werk schließen, sondern umgekehrt vom Werk auf die Gesellschaft, eine alternative Hypothese in Erwägung ziehen. Nämlich, dass ein Werk, das, wenn man dem Komponisten glauben darf, sich ganz bewusst der Mehrdeutigkeit bedient, von vornherein einem unterschiedlichen, eben dieser Mehrdeutigkeit entsprechenden Verständnis ausgesetzt sein wird. Die Dreigroschenoper ist möglicherweise genauso publikumsfeindlich wie publikumsfreundlich. Die schon erwähnten Konventionen, sowohl inhaltliche wie auch formelle, werden zwar bloßgestellt, sie machen, wenn man so will, sogar den Gegenstand des Stücks aus, aber eher in einem spielerischen als in einem kämpferischen Sinne. Das Publikum hat sich dabei offensichtlich amüsiert, anstatt sich angefeindet oder gar bedroht zu fühlen. Ob es sich trotzdem um ein Missverständnis gehandelt hat, muss letzten Endes dahingestellt bleiben. Man kann es schließlich nicht genau wissen. Absicht und Wirkung, Intention und Rezeption können jedenfalls auseinanderklaffen. So viel ist zuzugeben. Bei der Dreigroschenoper hat man es sogar mit zwei Autoren zu tun, die möglicherweise Verschiedenes beabsichtigt haben. Ein weiterer, ganz wichtiger Aspekt kommt noch hinzu. Bei einer Oper oder einem Theaterstück ist es nicht der Text, der rezipiert wird, sondern eine bestimmte Version oder Auslegung desselben, eine Aufführung. Das alles muss bedacht werden. Brechen wir aber jetzt mit diesen Fragen die notwendigerweise unvollständige, unabgeschlossene, wahrscheinlich nie abzuschließende Diskussion über die Dreigroschenoper in deren Rezeption ab. Gehen wir stattdessen über zu zwei ganz anderen Beispielen dafür, wie Musiker in den 20er Jahren die Institution Kunst oder genauer das bürgerliche Konzertwesen in Frage gestellt haben. Beide Beispiele stammen von Paul Hindemith, der damals in Deutschland neben Weil als der wichtigste Komponist seiner Generation galt. Wir hören zuerst den letzten Satz aus der Kammermusik Nummer 1, einem Werk, das Hindemith 1922, das heißt im Alter von 27 Jahren, komponierte und das am 31. Juli desselben Jahres bei den Donaueschinger Kammermusikaufführungen zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst uraufgeführt wurde. Einleitend sollte man vielleicht noch zweierlei sagen. Erstens, dass der Komponist die Aufführungsvorschrift in die Partitur eintrug, die Vortragenden dem Publikum unsichtbar zu platzieren. Und zweitens wäre auch vorweg zu erwähnen, dass der Satz, der die Überschrift Finale 1921 trägt, wohl am meisten verantwortlich war für die heftige Empörung, die das Werk, anlässlich seiner Uraufführung, bei den konservativeren Kritikern hervorrief. Im Laufe des Satzes wird nämlich ein Foxtrott von Wilm Wilm, also ein zeitgenössisches Tanzstück aus dem Jahr 1921, zitiert. Darauf wird in der Partitur an entsprechender Stelle ausdrücklich verwiesen. Und gegen Schluss, was gegen Schluss geschieht, hören wir uns am besten gleich an. Das schrille, den ganzen Tonsatz übertönende Instrument, das soeben erklang, war eine höchst unkammermusikalische Sirene, die das Uraufführungspublikum umso mehr schockiert haben muss, als sie, wie die übrigen Besetzung auch, während des ganzen Stücks unsichtbar blieb. Ihr plötzlicher Einsatz war, da sie vorher nicht zu sehen war, völlig unvorbereitet. Sie ist an sich kein Schockmittel, eher, wenn man an ihren gewöhnlichen Gebrauch denkt, ein Warnungsmittel. Die Auslösung des Schocks ist dem Zusammenhang, in dem sie erklingt, zu verdanken. Und der Zusammenhang, der hier in Frage kommt, ist traditionsgemäß ein besonders würdiger, ein Konzert oder genauer ein Stück mit der Bezeichnung Kammermusik. Also ein Zusammenhang, der besonders anspruchsvolle Erwartungen hervorruft. Durch den Tonsatz im Allgemeinen und die Sirene im Besonderen werden diese Erwartungen von Hindemith keineswegs erfüllt. Im Gegenteil, sie werden absichtlich und schockhaft, wenn man so will, bürgerschreckartig negiert. Ein Kammerensemble, das ein Harmonium, eine Trompete und etliche Schlagzeuginstrumente aufweist, ist wahrlich kein gewöhnliches. Für die Aufführung von Foxtrotz ist es andererseits durchaus angemessen. Den Tonsatz selbst kann man auch nicht traditionell, das heißt kammermusikalisch, nennen. Zwischen den Instrumenten findet kein Dialog, technisch gesprochen kein Kontrapunkt statt, wie von der Kammermusik oder sogar von der symphonischen Musik normalerweise zu erwarten wäre. Solche grundsätzlichen ästhetischen Ansprüche werden gänzlich missachtet. Genauso wie eine Form, die sich aus einer solchen Schreibweise ergibt oder zumindest ergeben kann, nicht hervorgebracht wird. Der Tonsatz ist meist flächig, undurchsichtig. Die Instrumente tragen hauptsächlich zu dem motorischen Bewegungsablauf auf der einen Seite und zu dem Gesamtklang auf der anderen bei. Das kommt im ersten Satz, der jetzt gespielt wird, besonders deutlich heraus. Pointiert könnte man schließen, sieht man das Stück in dem Zusammenhang des bürgerlichen Konzertwesens, dass es seine Bedeutung gewinnt, weniger durch das, was es ist, als durch das, was es gerade nicht ist. Es ist ein Stück der bewussten Negation. Die Sphären der ernsten und leichten Musik werden nicht vermählt oder aufgehoben, wie Weil es gewollt hat, sondern sie prallen aneinander ab. Hindemith führt sozusagen eine Kollision herbei. Betrachtet man aber das Konzertwesen als veraltet und überholt, was Hindemith und viele seiner Zeitgenossen damals taten, so ist die Kammermusik Nummer 1 auch ein Stück der Befreiung, der Emanzipation. Es ist allerdings schwer zu leugnen, dass der Komponist mit Reaktionen wie der folgenden gerechnet haben muss. Sie stammt von dem konservativen Kritiker Alfred Heuss, und zwar aus einer Rezension, die bereits durch ihren Titel die erwähnte Kollision deutlich und wie aus dem Folgenden hervorgeht, entrüstet zur Kenntnis nimmt. Die Überschrift der Rezension lautet »Der Foxtrott im Konzertsaal«, worüber der Autor sich auf folgende Weise äußert. Wer den Foxtrott und was mit ihm zusammenhängt in den Konzertsaal hineinpeitscht, hat die idealischen Gefilde einer beglückenden Kunst nie geschaut und spricht sich von ihren Gesetzen frei, indem er sich einem eisernen Materialismus verschrieben hat. Foxtrott und Konzertsaal. Ein moderner Tanzmusiktypus einerseits und ein Aufführungsort andererseits, die sich für gewöhnlich so wenig vertragen wie umgekehrt Konzertmusik und Tanzlokal. Hindemith brachte die unheilige Allianz zwischen diesen grundverschiedenen Parteien vorübergehend zustande, wie auch die Entrüstung der Kritiker, nicht um die Unterhaltungsmusik ästhetisch zu blamieren oder umgekehrt, wie Stravinsky es bei seiner Heranziehung volkstümlicher Vorlagen tat, um sie künstlerisch aufzuwerten. Hindemiths Ziel bestand vielmehr darin, einen wachsenden Überdruss an der traditionellen Darbietungsweise der sogenannten ernsten Musik zum Ausdruck zu bringen. Ein Jahr, nachdem Hindemith die Kammermusik Nummer 1 schrieb, war er mit daran beteiligt, in Frankfurt eine Gemeinschaft für Musik zu gründen. In deren Prospekt stand der programmatische Satz: Wir sind überzeugt, dass das Konzert in seiner heutigen Form eine Einrichtung ist, die bekämpft werden muss. Und wollen versuchen, die fast schon verloren gegangene Gemeinschaft zwischen Ausführenden und Hörern wiederherzustellen. Gehört die Kammermusik Nummer 1 durch Negation zur Strategie der Bekämpfung, so war es den erst ein paar Jahre später komponierten Werken Hindemiths vorbehalten, dem Konzert eine positive Alternative zur Seite zu stellen. Dies erfolgte vor allem in den Kompositionen, die Hindemith für die Jugendmusikbewegung schrieb, das heißt in der Laienmusik. Diese Musik stellt den Inbegriff dessen dar, was damals in Anlehnung an musikwissenschaftliche Bemühungen zwischen dienender und eigenständiger Musik kategorisch zu unterscheiden, Gebrauchsmusik genannt wurde. Eine Musik, die für bestimmte Zwecke geschrieben wird. Im Falle der Laienmusik ist das vorrangige Moment die Spielbarkeit. Auch Laien müssen mitmachen können. Darin aber, da sie einem bestimmten Zweck dient oder eine bestimmte Funktion erfüllt, braucht sich die Musik nicht zu erschöpfen. Zumal, wenn sie von einem hochrangigen Komponisten wie etwa Hindemith oder Weil stammt. Es ist durchaus möglich, eine dienende Musik zu komponieren, die auch kunstvoll ist, wie das herausragende Beispiel Bachs zeigt. Andererseits besteht immer die Gefahr, dass im funktionellen Zusammenhang, in dem sie gebraucht wird, die Musik ganz aufgeht, dass ihr Kunstcharakter in den Hintergrund gedrängt wird, was zumeist bei der Filmmusik der Fall ist. Das ist aber auch, wie bei der Beurteilung des kritischen Inhalts in der Drei-Groschen-Oper, immer eine Frage der Rezeption, vor allem des Zusammenhangs, in dem die Musik rezipiert wird. Im Konzertsaal versteht es sich beinahe von selbst, dass man als aufmerksam lauschender Hörer der Musik als Kunst gegenübertritt oder jedenfalls vorgibt, es zu tun. In einem anderen Kontext, etwa wenn man im Theater oder im Kino sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit einer solchen ungeteilten Aufmerksamkeit automatisch geringer. Das Phänomen Kunst kennt mehrere Modalitäten. Sie kommt freilich vom Können, dem Können des Künstlers. Sie kommt auch von dessen Ausdrucksbedürfnis oder Schaffensdrang oder, worauf der expressionistische Schönberg beharrte, vom Müssen. Als gesellschaftliche Institution kommt sie ebenfalls vom Müssen sowie vom Sollen, das heißt von vorhandenen Zwängen, den Notwendigkeiten der gegebenen Situation. Was als Kunst zugelassen wird, ist schließlich eine Übereinkunft über die Anwendungsmöglichkeiten des Begriffs. Anwendungsmöglichkeiten, die in jeder Epoche neu durchdacht und bestimmt werden. Kunst kommt daher auch vom Wollen des Künstlers sowie des Publikums. Werke werden nur als solche gepflegt, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen und eine öffentliche Bereitschaft es zulassen. Die Musik Bachs kann daher sowohl als Gebrauchsmusik gepflegt werden, wie es zu Bachs Lebzeiten üblich war, wie als Kunstmusik. Eine Praxis der Bachpflege, die erst im 19. Jahrhundert begann. Solche fließenden Grenzen sind auch für die Hindemithsche Musik charakteristisch. Daher war es möglich, dass auch er Gebrauchsmusik schreiben konnte, deren Faktur, mit der Konzertmusik verglichen, zwar wesentlich einfacher war, die sich aber zugleich als Grundlage eines Konzertstils verwenden ließ. In mancher Hinsicht waren sogar bei Hindemith die Erfahrungen, die er als Komponist von Gebrauchsmusik machte, eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung seiner späteren Konzertmusik. Die Beschränkungen, die er sich bei der Komposition von Laienmusik auferlegte, erwiesen sich als richtunggebend für seine stilistische Entwicklung. Die Spielmusiken Hindemiths, die in der zweiten Hälfte der 20er Jahre entstanden, etwa die 8 Stücke für Streichorchester Opus 44 Nummer 3, zeichnen sich durch extreme technische Einfachheit als Produkte einer kunstpolitischen Entscheidung aus. Diese neue Einfachheit lässt sich erklären auf dem Hintergrund einer Ästhetik, die sich vom bürgerlichen Konzertwesen bewusst abwendete und den Versuch unternahm, um Hindemiths programmatische Worte noch einmal zu zitieren, die fast schon verloren gegangene Gemeinschaft zwischen Ausführenden und Hörern wiederherzustellen. Nehmen wir als Beispiel das zweite der 8 Stücke, die bloß 29 Takte umfasst. Das Etüdenhafte des fünftönigen Motivs, eine stufenweise aufsteigenden und abfallenden kleinen Terz in gleichmäßigen Achteln. Dieses Etüdenhafte verdankt sich unter anderem den technischen Beschränkungen der Spieler, für die das Stück vorgesehen ist. Kurze Tonleitern und gleichmäßige Bewegungen lassen sich auf Streichinstrumenten viel leichter spielen als größere Intervalle und oft wechselnde rhythmische Gebilde. Rücksicht wird auch genommen auf die Schwierigkeiten, die sich beim Zusammenspiel ergeben können. Das Stück ist klar gegliedert. Der zweite Takt ist eine fast genaue Sequenz des ersten. Unisono-Passagen kommen mehrmals vor, etwa im dritten Takt und dann gleich im sechsten, in dem die dreitönige, punktierte Figur von dem Anfangsmotiv abgeleitet ist. Das zweite und dritte Achtel werden ausgelassen und die übrig bleibenden Töne in einer Umkehrung gespielt. Aus wird und dann und schließlich eine Ostinato-Passage setzt ein, unmittelbar vor der Reprise der Anfangstakte am Schluss des Stückes. Die 4 eine kleine Terz umspannenden Töne, die als Gruppe 6-mal hintereinander wiederholt werden, sind ebenfalls von dem Anfangsmotiv abgeleitet, eine kleine None nach oben transponiert. Der höchste Ton der Gruppe, das 2 gestrichene A, ist zugleich der höchste des ganzen Stücks, was die Höhepunktwirkung dieser Ostinato-Stelle zusätzlich intensiviert. Das Ostinato trägt ebenfalls zum Zusammenhalt des Ensembles bei, wie die ordentliche Gliederung des Stückes überhaupt, die durch die mehrmalige Bestätigung des Grundtons F besonders deutlich herauszuhören ist. Das tonale Zentrum ist dadurch nicht nur für den Hörer eine Orientierungshilfe, sondern auch für den Spieler. Obwohl 4 Stimmen ausgeschrieben sind, ist der Tonsatz im Grunde nur zweistimmig, vor allem was die kontrapunktische Bewegung der Linien betrifft. Die Fasslichkeit der Musik lässt sich insgesamt als eine pädagogisch motivierte Reduzierung des Tonsatzes begreifen. Hören wir uns jetzt nochmals das ganze Stück an. Das zweite der 8 Stücke für Streichorchester, Opus 44 Nummer 3 von Paul Hindemith. Thank you. Die Wirkung der Spielmusiken Hindemiths lässt sich, wie ihre Entstehung, ebenfalls auf zwei verschiedene Gesichtspunkte hin untersuchen. Auf den der Kunstpolitik und den der Stilkunde. In der ersten Hinsicht durfte Hindemiths Laienmusik insgesamt einen gewissen Erfolg insofern verbuchen, als sie in der Weimarer Republik große Verbreitung genoss. Abgesehen vom Gebrauchsaspekt, der, wie gezeigt, bestimmte Tonsatzmerkmale mitgeprägt hat, wirkte jedoch diese Musikart in Hindemiths Schaffen auf der stilistischen Ebene weiter. Ja, sie bildete sogar die Grundlage für die Stücke, die Hindemith Anfang der 30er Jahre schrieb, als er, wie andere seine Zeitgenossen auch, den Weg allmählich zum Konzert zurückfand. Das bekannteste Beispiel für diese Entwicklung ist Hindemiths Symphonie Matthis der Maler aus dem Jahr 1934. Gegenüber dem oft draufgängerischen, motorischen Charakter der virtuosen Kammermusiken, eine Art des Musizierens, die in der ersten Kammermusik von 1922 eine extreme Ausprägung findet, macht sich in den Kompositionen Hindemiths um 1927 so etwas wie eine neue handwerkliche Verantwortung fühlbar, die auf seine pädagogischen Bemühungen zurückzuführen ist, teils bewirkt durch die satztechnische Einfachheit, die eine Gebrauchsmusik für Laien von vornherein verlangt, teils durch seine neue Tätigkeit als Lehrer. Er wurde nämlich 1927 Professor für Theorie und Komposition an der Berliner Hochschule für Musik. Was sich in Hindemiths Schaffen bereits um 1927 ankündigt, sind neue musikalische Werte, die zweierlei Bedeutung gewinnen. Sie finden ihren Niederschlag nicht nur in der späteren absoluten Musik, sondern auch in der musiktheoretischen Abhandlung Unterweisung im Tonsatz, die der Komponist 1937 veröffentlichte. Diese Theorie, die einen universalen Anspruch erhebt, reflektiert am ehesten die eigene Praxis. Die von Hindemith entwickelten Kategorien, mit denen er in seiner Unterweisung Musik zerlegt, passen am besten auf das Beispiel aus seinem eigenen Schaffen, nämlich auf den Ausschnitt aus der schon erwähnten Matthis-Symphonie. Auf die Zwölftonmusik Schönbergs etwa, von der im letzten Kapitel der Unterweisung eine kurze Analyse vorgelegt wird, passen Hindemiths Kriterien sehr schlecht, was kaum wundert, denn die Kriterien, die Hindemiths Analyse zugrunde liegen, sind folgende: harmonisches Gefälle, übergeordnete Zweistimmigkeit, Stufengang mit Führungstönen und schließlich eine Kategorie, die auf Zwölftonmusik bezogen besonders ironisch erscheinen mag, Tonalität. Hindemiths eigene Musik lässt sich, wie gesagt, ohne analytische Gewaltsamkeit auf diese Kategorien reduzieren. In diesem Falle der erste Satz der Symphonie Matthis der Maler, der mit dem Vorspiel zur Oper desselben Namens identisch ist. So hebt Hindemith in der Zerlegung dieses Abschnitts die stark akkordische Anlage des Stufengangs hervor, sowie tonale Zusammenhänge, orgelpunktartige Harmoniebildungen, übergeordnete Zweistimmigkeit und schließlich die hierarchisch nach Konsonanz und Dissonanz abgestuften Akkordbestimmungen. Momente, die in der eigenen Theorie zu normativen Eigenschaften des Tonsatzes erhoben werden, obwohl sie zunächst als rein praktischen Erwägungen in der instrumentalen Gebrauchsmusik ans Licht traten. Thank you. Hindemiths Matti-Symphonie ist ein Schlüsselwerk in seinem Schaffen. Sie ist das markanteste Beispiel für Hindemiths Rückkehr zum bürgerlichen Konzertwesen und somit innerhalb seiner kompositorischen Entwicklung eine Art Wendepunkt. Ein Wendepunkt, der durch die Heraushebung dieses Werks in den Analysen der Unterweisung gewissermaßen theoretisch sanktioniert wird, der jedoch auf einer stilistischen Ebene, wie gezeigt, von langer Hand vorbereitet war. Aber auch in ihrer Wirkung bezeichnete die Matti-Symphonie einen Wendepunkt. Ihre Uraufführung im April 1934, also 14 Monate nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, wurde zum Gegenstand einer kulturpolitischen Auseinandersetzung, die in vieler Hinsicht Modellcharakter annahm. Hindemith und seine Musik wurden in eine lang andauernde, heftige Debatte um das Schicksal der deutschen Musik verwickelt. Hierbei ging es unter anderem um die Frage der Politik des vermeintlich Unpolitischen. Sie hörten die 25. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte »Wieder das bürgerliche Konzertwesen« von Stephen Hinton. Das Thema der 26. Kollegstunde »Zur Politik der unpolitischen Musik« von Professor Dr. Albrecht Riedmüller.